Hallo, herzlich willkommen zum Antcast Folge 128. Es ist soweit Weihnachten, ja. Ich, bei mir ist es ja Kusnachten, ja, wie ihr vielleicht wisst. Aber es ist noch nicht die letzte Sendung im Jahr 2012, denn am 31. gibt es tatsächlich nochmal eine Sendung, ungefähr so wie jetzt. Ja. Ich nehme die jetzt heute hier den Antcast ganz früh auf, damit ich jetzt nachher noch hier Vorbereitungen treffen kann und dann später die Riesengeschenke auszupacken. Und auf jeden Fall, egal was auch immer anliegt, ja, die Welt ist nicht untergegangen. Da habe ich mich auch schon ausführlich darüber geäußert in der Rios Wochensicht. Haha, und mit Hohn habe ich da nicht gespart. Dennoch ist noch was anderes passiert, jede Menge sogar. Zum Beispiel, und das möchte ich auch als Thema jetzt nehmen, Gerüchte, Hinweise, ja, von, ich glaube, das Wall Street Journal hat das zuerst geschrieben, dass Google daran ist, ein sogenanntes X-Phone zu bauen mit Motorola. Und das wird in der Presse jetzt eben so dargestellt, als ob das quasi jetzt das Google-Handy schlechthin wäre, ja, weil Motorola ist ja gekauft worden von Google, wie ihr alle wisst, und jetzt wird es so dargestellt, als ob eben das Gerät wäre, das eben alle anderen sozusagen ablösen soll, wenn man das so will, ja. Das ultimative Handy von Google sozusagen. Aber jetzt sind da so ein paar Querelen offen. Ja, auf der einen Seite schreibt das Wall Street Journal, dass damit vermutlich die anderen Hersteller vor den Kopf gestoßen werden, was dazu führen könnte, dass zum Beispiel Samsung auf Android verzichten wird und ihr eigenes System nutzen werden. Oder dass sie sich komplett abspalten mit der Android-Entwicklung, so wie es zum Beispiel Amazon gemacht hat, und eben nicht mehr Rücksicht auf irgendwelche Android-Entwicklungen legt und dafür ein eigenes auf Android basierendes System, das vollkommen abgeschlossen ist von dem Rest von der vom Android-Universum und das dann eben verbaut. Aber wenn man sich das jetzt mal genauer anguckt, wo ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen diesem, ja, mutgemaßten X-Phone und dem Nexus-Gerät? Weil das ist ja schließlich auch ein Handy, das von Google im Auftrag zumindest mal produziert wird. Und damit ist das eigentlich das Google-Telefon, wenn man so will. Ja, das offizielle Referenzgerät, wo sich andere Hersteller auch daran orientieren können, beispielsweise. Und das gibt's ja auch. Jetzt der einzige Unterschied, der möglicherweise da dann vorhanden ist, dass dieses X-Phone grundsätzlich von Motorola kommt und die Nexus-Geräte dann wurden ja bisher immer, ja, sagen wir mal, ich weiß nicht, wie das in der Praxis gehandhabt wurde, aber zumindest hat man den Eindruck, als ob die eben so ausgeschrieben wurden und Google sich verschiedene Angebote angeguckt hat und sich dann für eines entschieden hat. Und es war das erste, war ja oder die ersten zwei waren HTC, dann kamen zwei Samsung-Geräte und jetzt dann das LG mit dem Nexus 4. Und hier das X-Phone, da wird halt jetzt gemutmaßt, dass eben das ausschließlich von Motorola kommt. Auch an einem X-Tablet soll Motorola bereits arbeiten. Ja. Wann soll das kommen? Irgendwann nächstes Jahr, eher wahrscheinlich Ende nächsten Jahres, weil also das braucht ja einige Zeit, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass eben ein Telefon nicht so aus dem Hut gezaubert werden kann. Da ist einiges an Planung notwendig und deswegen kann es also so schnell nicht auf den Markt kommen. Was interessant daran ist, ist natürlich mal wieder die Berichterstattung, die geradezu dazu drängt, ja. Man wünscht sich geradezu, dass die anderen Hersteller jetzt endlich Android den Rücken kehren, ja, und das böse Google jetzt endlich mal einer reinwürgen. Und weil das ist ja jetzt der ausschlaggebende Grund. Ich weiß nicht, ich hoffe, die Firmen sehen das nicht genauso, weil wo ist denn hier das Problem, wenn Google mit Motorola ein festes Android-Telefon anbietet? Genauso gut könnte man ja sagen, dass jedes Motorola-Telefon prinzipiell jetzt ein Google-Telefon ist, weil ist ja quasi die Marke von Google. Das ist ja, gehört ja den Motorola. Also da verstehe ich noch nicht ganz die Logik, warum jetzt das X-Phone das Ende der Mitarbeit von anderen Herstellern bei Android bedeuten soll. Auch das so schön wie auf NTV zu lesen war, auf der Webseite, so schön markig, dass Larry Page persönlich den Marschbefehl gegeben hat für dieses X-Phone. Das ist alles schon sehr, sehr seltsam und das liest sich bei mir eher wie so eine kleine, so wieder mal ein Versuch eben, da die Leute oder die vielleicht die Firmen oder was auch immer hier zu verunsichern. Ja. Also ich denke, das dürfte, egal wie das jetzt ist, eigentlich kein Problem sein. Ich hoffe, dass sich die Firmen da jetzt nicht hier irgendwie ja, zusülzen lassen von dem ganzen Geräte, weil ändern tut sich nichts. Wenn Motorola dieses X-Phone rausbringt, dann ist einfach alles so wie vorher auch. Ja, es ist ein Google-Telefon von vielen und jeder Hersteller kann nach wie vor ganz normal seine Telefone verkaufen und der Kunde entscheidet dann, was für ein Gerät er haben will, so eben wie es bei den Nexus-Geräten jetzt auch ist. Ansonsten müsste ja Motorola komplett jegliche Produktion von Android-Geräten einstellen, damit die Hersteller dann eben so zufrieden sind. Auf jeden Fall, das X-Phone selbst, das soll nach Gerüchten her wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes Gerät sein. Ein Gerät, das eben Standards setzt, technische Standards setzt, die eben so hoch gesteckt sein sollen, dass es als absolutes Top-Gerät eingeführt werden könnte. Das würde ich mir wünschen, ja, weil die Nexus-Geräte sind auch sehr, sehr gut. Das sieht man immer wieder, auch preislich sehr, sehr okay. Nur ich finde, so ein Gerät sollte es zumindest von Google geben, ja, direkt, also entweder in der Nexus-Reihe oder eben diese X-Phone-Reihe, die es da dann wohl geben wird, dass wirklich das Telefon ist, wenn es auf den Markt kommt, muss es das beste Telefon sein, das verfügbar ist, ja. Und wenn möglich auch nur mit Abstand das Beste. Und dann verstummen vielleicht auch mal diese jämmerlichen Versuche, immer wieder hier Google mit billig, also Android mit billig irgendwie in Kontakt zu bringen. Ich weiß nicht, ich sehe hier immer wieder, wie bei uns hier in der Stadt hier, die iPhones verramscht werden, die neuen richtig verramscht werden. Ja, da werden dann hier, was weiß ich, komische Verträge angeboten. Ja, man kriegt das Teil für 1 Euro oder für vielleicht mal für 100 Euro mit einem einigermaßen vernünftigen Vertrag. Und während hier zum Beispiel viele Android-Geräte dann doch schon 200 bis 300 Euro draufzahlen muss, da verstehe ich noch nicht so ganz, wo hier diese Gerüchte, dass Android billiger sein soll, wo das immer wieder herkommt. Billiger vielleicht in den Apps, da man nicht für jede Furz-App hier noch Geld zahlen muss. Ja. Und aber ansonsten kann ich mir da keinen Reim drauf machen. Gut. Also X-Phone, technische Daten, klar, gibt's keine. Das ist nur ein absolutes Gerücht. Und auch wenn diese markigen Sprüche da sich gut anhören, offiziell ist da noch gar nichts, wirklich. Ja. Und angeblich soll der Larry Page hier dem Motorola-Team gesagt haben, sie sollen groß denken, ja, groß denken. Also, naja, was immer das auch heißt. Jetzt darf man wieder spekulieren. Ja. Habt ihr was über die Feiertage? wo ihr drüber nachdenken könnt, ja. Und ich wäre aber da sehr, sehr locker, wenn ihr jetzt Nexus 4 unterm Weihnachtsbaum habt, wenn ihr wirklich einer von den Glücklichen seid oder eine von den Glücklichen, die eben so so ein Gerät halt jetzt unterm Weihnachtsbaum liegen haben, dann würde ich mich da tierisch drüber freuen und mir jetzt erstmal keine Gedanken über dieses Ex-Phone machen. Ja, das ist noch weit weg, wenn es denn überhaupt irgendwann kommt. Ja, aber weil wir gerade auch schon bei Nexus 4 sind, die Probleme, warum ihr vielleicht jetzt kein Nexus 4 unterm Weihnachtsbaum liegen habt, die gibt Google jetzt offiziell LG, die, sag ich mal, die Gründe, ja, die Schuld daran. Ja. Google sagt durch die Blume, wir haben bestellt, auch wenn alle überrascht wurden durch die Nachfrage, ja, und sie haben ausreichend bestellt, aber LG kann nicht liefern, ja, oder will nicht liefern. Ich weiß nicht, wie da die Verträge sind. Kurioserweise ist es ja so, dass dieses Nexus 4 auch bei verschiedenen Carriern, also Netzanbietern, verkauft werden, aber viel, viel teurer. Die haben offenbar keine Probleme. Das kann man natürlich jetzt sagen, okay, klar haben die keine Probleme. Bei dem Preis kauft es ja eh keiner bei denen. Das mag sein. Offenbar haben die aber Stückzahlen am Lager, die Google ebenso nicht hat. Ich möchte auch noch einwerfen, die bestellten Telefone oder bestellte Anzahl der Nexus 4-Geräte, das ist nicht so, dass die Leute jetzt 1000 Stück bestellt haben und Google kann nur 10 liefern, sondern das gehen da, also alle vermuten, dass das in auf jeden Fall sechsstellige Bereiche geht, die Zahl, ja. Es wird sogar gemutmaßt, dass es sogar in die Millionen geht an Bestellungen, die Google weltweit vorliegt für dieses LG-Gerät. Und von daher ist es natürlich teilweise auch verständlich, wenn Google so überrascht wurde durch den Andrang. Ehrlich gesagt, ich bin auch überrascht durch den großen Andrang, wenn man die früheren Nexus-Geräte sieht. Dann haben die sich zwar gut verkauft, meiner Meinung nach, das sind aber nicht alle der Meinung, aber ich sage mal, die sind jetzt nicht hier den Verkäufern aus der Hand gerissen worden. Klar, für 299 oder ab 299 Euro hätte man auch können sich einen Reim drauf machen, dass da vielleicht mehr Leute dann kommen. Aber gut, letztendlich sagt jetzt Google, LG kann nicht genug liefern. Wir würden gern verkaufen, aber LG ist der Hersteller und wir können nicht verkaufen. Ja. Und Google drückt das so aus, dass die Kommunikation zwischen LG und Google nicht optimal gewesen sei. Also gut. Jetzt können wir uns auch da wieder einen Reim drauf machen, was das zu bedeuten hat. Ich bin mal gespannt, wo das nächste Nexus-Gerät herkommt und das auch wieder von LG kommt oder nicht. Das Handy an sich hat sich jetzt mittlerweile auch bewährt. Die ganzen Gerüchte, die da am Anfang aufgetaucht sind, haben sich als ja mal wieder seltsame Mitteilungen bewährt oder Einzelfälle. Aber das sind ja alle scharf drauf. Die ganze Presse wartet, bis einer sich meldet, der ein Problem mit so einem neuen Gerät hat. Vor allem, wenn es von Google ist, ja. Das sucht man wirklich überall. Und ja, da meldet sich einer, wo hier, was weiß ich, ein Problem hat, ist runtergefallen und ist tatsächlich das Glas hinten gebrochen. Ja. Oder was weiß ich, was der gemacht hat, hat sich eine komische App installiert und das Telefon war nach 4 Stunden leer. Da schmeißt sich die Presse drauf. Neues Nexus-Gerät von Google. Versagt in Akkuleistung. Boom. Ja, wie sich herausgestellt hat, nix da. Ganz Akkuleistung ganz okay. die Robustheit beim Fallen, für das das Glas hinten drauf ist, ist auch okay, wie es jetzt immer wieder gezeigt hat. Also man muss immer bedenken, wenn da Probleme sind, die 100 Leute, die Probleme haben, die sind laut, die sind sehr laut. Ja, keiner schreibt in Foren oder irgendwo in Social Networks, mit meinem Handy ist alles in Ordnung. Ja, das macht man nicht. Nur wenn man ein Problem hat, dann, oh, das Mistding und oh, alles kaputt, scheiß Google und oh. Ja, ist doch so, ja. Wir alle brauchen ein Ventil für schon mal Luft zu machen, aber das Ventil schlägt eben nicht an, wenn man zufrieden ist. Dann ist eben alles okay, so, und dann braucht man darüber auch nichts zu schreien. Es gibt nur wenige Leute, die das machen. So. Ich glaube, dass Arkos Ärger kriegt mit seinen neuen Geräten. Nicht, weil die etwa schlecht sind oder weil da viele Probleme auftauchen. Das möchte ich nicht sagen. Aber weil die ein Design haben, wo ich mich frage, warum? Warum? Ja. Erstmal sieht das furchtbar aus. Und dann sieht es aus wie ein iPad. Wie ein neues iPad. Und es ist furchtbar. Wenn ich mir ein Android-Gerät kaufe, dann möchte ich das nicht haben, dass das jemand verwechselt mit dem iPad. Ja, sorry. Aber Argos hat's mal gemacht und ich denke, das wird Ärger geben. Also wenn ich mir das Teil angucke, also wenn Apple das als Gefahr sieht, kann natürlich sein, dass die sagen, Argos? Kenne man nicht. Ja, ist ja in den USA vor allem also ziemlich unbekannt. Und auch bei uns fristet es ja zu Unrecht übrigens, sehr zu Unrecht, ein Schattendasein. Argos hat wirklich gute Sachen teilweise. Und vielleicht ist es deswegen dann so, wie man es so schön sagt, unter dem Radar, ja, und fällt gar nicht weiter auf. Aber wenn Apple meint, das wird sich gut verkaufen, dann, also ich glaube, wenn die jedes Verfahren gewinnen gegen Arkos mit dem Design. Also für mich ist es fast 1:1. Oh Mann. Also ich kann es nicht verstehen, warum macht man sowas. Ja, das hätte können viel schöner aussehen, das Gerät. Die technischen Daten sind da hingegen wieder sehr, sehr gut. 9,7 Zoll Display. Ja, 9,7 Zoll. Ja, was war da? Egal. Also 9,7 Zoll Display in HD-Auflösung, 2048x1536, sehr schön. 4.1 Jelly Bean ist drauf, 8 GB interner Speicher mit Micro SD-Card-Slot, 1 GB RAM und Dual-Core 1,6 GHz Prozessor, damit dürfte es ausreichend schnell sein. 2 Megapixel Front-Facing-Kamera, das ist sehr schön, man hat eine richtig gute Front-Facing-Kamera, weil viele haben ja nur VGA-Auflösung, das ist ja furchtbar, da muss man schon froh sein, wenn es 1 Megapixel hat, und das hier, 2 Megapixel schon mal nicht schlecht, 5 Megapixel dann auf der Rückseite die Kamera, und das Display, ich kann es leider eben nicht sagen, aber ich betont es immer wieder bei Google, bei Arkos muss man immer drauf aufpassen auf das Display. Deswegen immer die Empfehlung, schaut's euch mal an, ja, entweder in echt oder vielleicht auf großen unabhängigen Screenshots, ja. Allerdings wo also ein Foto vom Bild vom Gerät selbst, kein Screenshot, wo man jetzt im Gerät macht, ja. Weil oftmals ist eben die Auflösung bei den Displays, ja. Oder die Klarheit und die Schärfe und das Aliasing, ja, das ist so unterschiedlich bei den verschiedenen Arkos-Geräten. Das geht von sehr gut bis furchtbar grausam. Ja, deswegen immer mal erst angucken, sage ich. Also dieses Arc-Tablet, wie sich das nennt, ja, Arc-Tablet. Es gibt's einmal eben als 97 Titanium HD und dann soll es auch noch ein 80 Cobalt geben, ja, wie auch immer. Und ein 97 Carbon soll es auch noch geben. Also das sind offenbar verschiedene verschiedener Designs, ja. Also das Titanium, das sieht also wie gesagt 1:1 aus. Ich kapiere es einfach nicht. Ja. Man weiß es doch. Und ich glaube, ne, das ist, was Android-Fans auch wollen, dass sie dann auf der Straße erkannt werden und oh, mit seinem neuen iPad. Oh Mann. Horror. Was anderes Gutes gibt es noch von Arcos, nämlich ein Videoplayer. Der ist jetzt herunterzuladen auf Google Play, ganz normal. Nicht nur für Arcos-Geräte, sondern auch für viele andere Geräte. 4,99 in Dollar kostet das Ganze. Das Besondere daran ist, außer dass es wirklich sehr, sehr schön aufgemacht ist, hier diese App. Und sehr, sehr vernünftig von der Bedienung her, würde ich mal sagen, ja, kann man auf jeden Fall sagen, dass als Besonderheit SMB, File Sharing, möglich ist. Das heißt, wer zum Beispiel einen Samba-Server auf Windows oder auf Linux laufen hat, der kann über SMB direkt auf die Dateien zugreifen und auf dem Tablet oder Handy dann abspielen lassen. Das ist eine sehr schöne Sache. Genauso geht das über UPnP Media Server. Auch das ist ja ein, sag ich mal, nicht selten benutzte Möglichkeit, um eben seine Mediendaten zu übermitteln. Und auch eben dann über USB Speicher. Sei es jetzt also im Gerät oder eben angesteckte Micro SD Karte etc. Da kann natürlich dann auch drüber abgespielt werden. Aber das ist schon mal nicht schlecht. Also das ist eine ganz gute Sache. Vor allem der SMB-Support ist da halt richtig interessant geworden. Das Ganze läuft aber erst ab Android 4.0.3. Andere Systeme, die vorher kamen, funktionieren leider nicht mit der App. Ja, was auch verständlich ist, wegen den neuen Videofunktionen eben ab Ice Cream Sandwich. Ja. Also möglich ist das jetzt auf jeden Fall. Auf dem Screenshot hier bei Android Central, da ist sogar My Neighbor Totoro drauf. Juhu! Wo gibt's denn das? Muss ich gleich kaufen. Also, Videoplayer von Arcos im Play Store erhältlich jetzt. Ich muss mal gucken, vielleicht gibt es ja sogar eine Demo-Version, das würde mich schon mal interessieren, weil also vom Preis her ist es ja doch schon mal nicht ganz so günstig. Aber wenn man auf jeden Fall viel Videos anschaut auf den Android-Geräten, dann kann man sich das auf jeden Fall mal überlegen. Ja, ein USB Audio Recorder Pro gibt es jetzt für Android-Geräte. Und das bringt ganz neue Möglichkeiten mit sich. Also über so ein USB-Sampling-Gerät, ja, kann man jetzt direkt auf Tablets oder Handys eben aufnehmen, mit so einer speziellen Software. Und damit ist auch ein richtiges, ich möchte sagen, professionelles Mitschneiden von Audiospuren auf dem Android-Gerät möglich. Ja. Unterschied für die sich jetzt nichts drunter vorstellen können, wenn man über zum Beispiel über Line-In das Ganze macht, das ist analog, da gibt es Qualitätsverluste. Ja. Über das eingebaute Mikro braucht man nicht drüber zu sprechen. Es gibt allerdings Software, wo da schon gute Ergebnisse möglich sind, solche HD-Aufzeichnungsprogramme. Ja, das ist alles erstaunlich. Aber dennoch, natürlich kann man da überhaupt nichts damit jetzt vergleichen mit eben diesem Gerät, die es eben ermöglicht, dass man von Geräten, die einen Audio-USB-Ausgang haben, dass man die dann, entsprechender Adapter vorausgesetzt, an das Android-Gerät anschließt und dann eben aufzeichnen kann, das ohne Qualitätsverlust direkt, und die Daten sind dann auch dementsprechend interessant, ja, Mono und Stereo, 16-Bit und 24-Bit, bis zu 192 Kilohertz Sample Rate, Sample-Rate. Ja. Das Ganze kann man aufnehmen in WAV, FLAC und OGG. Ja. Kein MP3, denn MP3 ist patentbelastet. Fertig. Ja, ganz klar. Braucht man heutzutage nicht mehr. FLAC ist verlustfrei. Das kann man dann konvertieren in jedes Format, das man gerne hätte. Und OGG Vorbis, wenn man das entsprechend hochstellt, von der Sample-Rate her, dann kann man schon kaum noch einen Unterschied hören mit einer verlustbehafteten Komprimierung. Auch das große, die große Anzeige von dem Timer, alles zeigt, dass das für auf jeden Fall auch für einen professionellen Einsatz geeignet ist. Ja. Wie gesagt, man kann damit jetzt keine Musik machen oder so. Nicht, dass man sich da muss man falsch verstehen. Das ist ein Recording-System, um eben so etwas mitzuschneiden. Und das ist gar nicht schlecht, wenn man in der Anlage ein separates Gerät hat, das eben alles mitschneidet und aufnimmt. Da hat man dann nämlich im Fall eines Systemabsturz oder eines Fehlers trotzdem noch die Aufnahme dann eben auf einem separaten Gerät gesichert. Und da passiert dann nicht viel. Ja, also auch es kann auch zur weiteren Bearbeitung oder zum Abspielen eben dann so WAV, AIFF, FLAC und OGG Vorbis Files geladen werden. Ja. Man sieht auch, wie viel Speicherplatz noch vorhanden ist. Und man kann auch direkt auf externe SD-Karten beispielsweise abspeichern. Das USB OTG-Cable, ja, da braucht man normalerweise von Micro-USB auf einen richtigen USB-Anschluss Buchse. Ja. Also es gibt auch Geräte von Arcus beispielsweise, die haben schon einen vollwertigen USB-Anschluss, da braucht man dieses natürlich nicht, aber das braucht man dazu. Das gibt zum Beispiel bei Amazon zu kaufen, die sind gar nicht mehr so teuer. Und mit dem Kabel kann man oft noch auch ganz andere Sachen machen, zum Beispiel Tastatur oder Maus anschließen. Ja, vor allem für Tablet-Nutzer vielleicht ganz interessant. Also, auf jeden Fall, ich finde es eine sehr gute Sache. Damit ist ein Android-Gerät jetzt auch, kann man jetzt auch integrieren in professionelles Equipment. Gar nicht schlecht. Dann eine kleine Änderung bei File Expert hat es gegeben. File Expert war ja schon mal App der Woche und das ist mein absoluter Lieblings-File-Manager, weil der kann so viel, ja, unglaublich. Und jetzt ist noch was anderes weiter dazu gekommen. Wie ihr wisst, kann man da auch Cloud-Dienste mitverwalten. Bisher ging zum Beispiel das Google Drive, Dropbox, Boxnet, SkyDrive, SugarSync und noch einige andere. Und jetzt neu hinzugekommen, Ubuntu One ist jetzt also auch mit integriert. Man kann jetzt also auf den Cloud-Space von Ubuntu One zugreifen. Das freut mich besonders, ja, weil ich das auch nutze. Und bisher, also Folder Sync, meine Lieblings Sync-App für die Cloud, ja, kann das natürlich auch. Aber dass man jetzt direkt mit dem File-Manager drauf zugreifen kann. Wer also kein Sync-Programm braucht, sondern nur auf die Cloud zugreifen möchte, der kann jetzt mit diesem File-Manager quasi dieses Folder-Sync eben nicht ersetzen, aber der braucht eben kein weiteres Programm dafür, wenn er kein Sync machen will, sondern und er kann auf viele Cloud-Dienste jetzt zugreifen und Daten einfach hin und her kopieren, so wie man das gewohnt ist von dem File-Manager, als ob das eben ein lokales Verzeichnis wäre. Sehr schön und ich fange jetzt noch nicht mal an, alle Funktionen von File Expert aufzulisten, denn das ist wirklich sehr, sehr umfangreich, das Teil. Und immer noch im Rahmen, sage ich mal, im Rahmen von der Größe her, ja. Ich meine, 5,5 Megabyte ist schon eine ziemlich große Sache für einen File Manager, aber es ist so viel mehr als ein File Manager. Was ich zum Beispiel täglich benutze, ist Dateien übertragen über FTP, auch hier SMB-Service möglich, SFTP, WebDAV, ja, und so weiter und so weiter. Dateien hin und her schieben, wie man möchte. Sehr schöne Sache, finde ich. Jo, also Pitfall. um jetzt zu was ganz anderem zu kommen, ja, das wäre fast die App der Woche geworden. Aber ich habe mir es mal angeguckt, es ist wirklich schön. Ich war halt aus dem Grund ein klein wenig enttäuscht von Pitfall, weil ich erwartet habe, dass sich das eben so ein bisschen ans Original anlehnt. Ja, ich weiß nicht, die Retro-Fans unter euch werden es sicherlich kennen. Pitfall ist ein Spiel, das es schon beim Atari VCS 2600 gab, dann auch auf dem C64. Und das ist eigentlich recht simpel, aber das hat früher Spaß gemacht, wirklich. Also da hat man sich stundenlang daran versucht, ach, was sage ich, tagelang. Ja. Das klassische Pitfall war einfach Wahnsinn. Ja. Und am Anfang sieht man dann auch tatsächlich als Intro das klassische Pitfall. Und da habe ich schon gedacht, ach, cool, da kann man vielleicht das Original spielen. Ja, aber dann ist es leider was ganz, ganz anderes geworden. Man kann es als Transformation sehen für die Tablets, aber oder für die mobilen Geräte. Aber ich finde, es hat nicht mehr viel gemein. Außer der Story eigentlich. Die Grafik ist natürlich 3D und sehr schön anzusehen, was auch toll ist. Aber es ist eigentlich nur noch ein Temple Run-Spiel. Also wer Temple Run kennt, die Figur rennt los und ihr müsst also links, rechts hüpfen, runter, ja, und ja, das war's eigentlich schon. Und das halt im Affenzahn, müsst ihr super schnell reagieren und es wird dann halt immer schwerer. Und das ist eigentlich einfach nur Temple Run mit neuer Grafik und das nenne ich dann halt Pitfall. Und das war das, was mich geärgert hat. Ansonsten ist das ein schönes Spiel, schöne Grafik, auch recht flugs geht es. Ja. Sound ist auch super. Nur man darf sich halt nicht darauf versteifen, dass man jetzt eben irgendwas erwarten kann, was mit dem alten Pitfall zu tun ist, außer mit dem Namen eben. Ja, sehr schade. Deswegen habe ich hier gleich noch was anderes mir angeguckt, nämlich die Activision Anthology. Ja, da kann man nämlich legal die klassischen Spiele vom Atari VCS 2600 von Activision nachspielen. Die Grundausstattung ist kostenfrei. Ja. Die Activision Anthology kann man kostenlos installieren. Dabei ist das Spiel Kaboom kostenlos, leider eins der unpopulären, sage ich mal, ziemlich simplen Spiele. Extrem simpel, selbst für Atari VCS 2600 Verhältnisse. Aber für 5,69 war das, glaube ich, kann man sich alle Spiele freischalten lassen, die in diesem Pack sind. Und das sind 45 klassische Activision Games. Und da ist einiges dabei. Eben auch Pitfall und Pitfall 2 ist mit dabei. Und da ist dann richtig das Original Pitfall zu spielen. Genau. Also wer sich die Mühe nicht machen will, den MAME-Emulator zu installieren und da entsprechend dann eben das Original hat daheim, damit er auch das ROM-File benutzen darf, der kann sich da hier für 5,69, wie ich finde, ein fairer Preis, eben die ganzen 45 Spiele holen. Aber aufgepasst, nur für Hardcore-Retro-Fans, denn die Grafik vom VCS 2600, da traue ich mich fast gar nicht, Grafik dazu zu sagen, heutzutage mehr. Aber das war einem damals sowas von egal. So, dann noch Aufreger der Woche. Instagram hat seine hässliche Fratze gezeigt und wollte die Terms of Services dahingehend ändern, dass sie im Prinzip alles mit den Fotos machen dürfen, ja, inklusive Verkaufen von den Fotos. Das war, das glaube ich zumindest, vielleicht gar keine Absicht erstmal, ja, von Instagram. Aber es zeigt ganz klar, was Instagram vorhat. Ja, es zeigt, was Instagram jetzt versucht mit dem Content der Nutzer, mit den Bildern der Nutzer. Seit eben Instagram von Facebook gekauft ist, warte ich schon auf sowas. Es kam sogar schneller, als ich gedacht habe. Der Ansturm, ich hätte fast Shitstorm gesagt, aber in dem Fall ist es gar nicht so shitty, ja. Der ist schon gewaltig gewesen, so gewaltig, dass Instagram zurückgerudert ist und angekündigt hat, sie verzichten auf die Änderungen der Terms of Services und es geht weiter wie bisher. Nur lest euch mal die alten durch. Eigentlich, was da gemacht wurde bei dieser neuen Vorstellung, es wurden explizit Sachen genannt, was eben Instagram damit machen kann. In der alten Fassung ist das sehr, sehr wischiwaschi geschrieben. Das heißt, Instagram kann nach wie vor dasselbe machen, was sie mit den neuen Bedingungen eigentlich festschreiben wollten, einschränken wollten. Jetzt kann Instagram eigentlich noch viel mehr machen mit den Bildern, inklusive verkaufen und nutzen für Werbung. Und deswegen kann ich nur sagen, wer Instagram nutzt, muss sich darüber klar sein, dass Instagram die volle Kontrolle über die eigenen Bilder hat, wenn man die public veröffentlicht, also öffentlich macht, nicht bei privaten Bildern. Und deswegen überlegt euch, wollt ihr das machen, ja oder nein? Für viele ist es vollkommen uninteressant, im Gegenteil, ja, viele wollen sogar, dass ihre Bilder für Werbung benutzt wird. Ich würde es auch akzeptieren, aber dann müsste ich bitte Kohle dafür haben, auf jeden Fall. Wenn also Instagram Kohle mit meinen Bildern macht, dann müsste ich damit beteiligt werden, ganz klar. Und ansonsten nein. Ja. Und das ist halt jetzt sozusagen, jetzt sind alle zufrieden, aber die sollten sich mal die alten Terms of Services durchlesen und dann wäre es eigentlich Zeit, mal aufzuwachen und dann entweder Instagram den Rücken zu kehren, was letzte Woche auch viele gemacht haben wegen der neuen TOS, aber wie gesagt, erstmal lesen und dann sich überlegen, ob man da wirklich seine Bilder hinschicken will. Gute Nachrichten hingegen gibt es bei der Ouya-Konsole. Ja. Die haben weitere 10 Entwickler und 10 Titel jetzt bekommen, die da eben programmiert werden für die Ouya. Im März 2013 soll es jetzt losgehen. $99 kostet die für die Leute, die vorbestellt haben. Und die Spiele sind hauptsächlich Neuentwicklungen. Bei Space Runner bin ich mir nicht ganz so sicher. Starbound bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob es das nicht schon in einer anderen Form gibt. Auf jeden Fall hier wieder mehr Entwickler für die Ouya. Und das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Was will man mehr? Auch Bandai ist da schon aufgesprungen, hat angekündigt, für die Ouya was zu programmieren. Ich glaube, man ist jetzt schon auf der sicheren Seite, dass man auf jeden Fall etliche Spiele bekommt für diese alternative Konsole. So, dann ganz kritisch, aber trotzdem will ich gucken, dass ich da nicht zu lang drüber spreche, und zwar über die Samsung-Lücke. Ja, ja, hat auf jeden Fall schon gelesen, da kommt man ja nicht drum herum. Ja, was bedeutet das dann eigentlich wirklich, diese Samsung-Lücke? Ich will den Spruch, ich will das Wort Exploit nicht benutzen, weil es ist kein Exploit in dem Sinne. Was es aber ist, ist es auf jeden Fall ein Design-Bug. Ja. Zunächst mal, was ist so schlimm daran? Mit Ausnutzung dieses Bugs kann man Root-Zugriff erlangen und eine App kann also das Telefon quasi routen und dann natürlich alle möglichen Sachen anstellen. So, einige von euch werden jetzt sagen, ja, routen, ja, das habe ich schon gemacht. Okay, dann braucht ihr darüber euch gar keine Gedanken mehr zu machen, denn das, was diese Lüge ausnutzt, ja, um das Gerät dann zu routen, das habt ihr schon gemacht. Ja, Von daher können alle Applikationen das schon machen, was möglich wäre, wenn diese Lücke ja ausgenutzt worden wäre. Ja. Und damit braucht ihr euch keine Gedanken mehr zu machen. Gedanken machen müssen sich die Leute, die aus Sicherheitsgründen auf das Routen verzichtet haben, eben um noch einen Tacken sicherer zu sein, damit nicht jede App alles Mögliche anstellen kann. Die können sich berechtigt Gedanken darüber machen. Das Einzige, was eben strittig ist, ist, dass das eben auf diesen Samsung-Geräten, übrigens nur die Samsung-Geräte mit Exynos-Prozessor, dass das eben halt so relativ einfach geht, ja, das Gerät so zu routen. Also, ich weiß ehrlich gesagt nicht, also ich halte mich damit mit meiner Meinung zurück, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich sehe da eigentlich keine große Gefahr jetzt da drin. Aber es ist etwas, was man auf keinen Fall einfach so wegwischen darf und an den Teppich kehren darf. Denn immerhin ist es eben damit möglich, ungewollt sein Gerät geroutet zu bekommen. Ich verzichte zum Beispiel auf das Routen meiner Geräte, weil ich auf der sicheren Seite sein will, weil eben ich das Gerät nicht offen machen will für alles, denn die Geräte bei mir werden voll als, sag ich mal jetzt, Produktionsgeräte eingesetzt. Das heißt, ich muss mich auf diese Geräte 100% verlassen können und da ist mir das Risiko einfach zu groß, ja, sicherheitstechnisch gesehen. Auf der anderen Seite ist es dann eben so, dass es eben viele Leute gibt, die ihr Gerät schon geroutet haben und das ist ja auch nur deswegen möglich, weil es solche Lücken gibt. Ohne solche Lücken wäre ein Routen ja gar nicht möglich. Von daher bin ich schon ein bisschen skeptisch, warum das jetzt für so großes Aufsehen sorgt, ja. Aber wahrscheinlich ist es da wie überall, ja. Oh, Samsung, ja, der Marktführer, jetzt hier eine Lücke, ja, und die Apple Blocks und alle möglichen. Ja, hier ist der Beweis, ja, dass Android unsicher ist. Ja, hier, da habt ihr es, ja, ihr seid schuld, dass ihr Android gekauft habt. Da, zack. Alles, da kann ich mir das gar nicht vorstellen. Weil, also ich habe die Meldung gelesen und sage, oh, ja, Samsung muss das also schon schließen, ja, das ist nicht gut, dass es geht, aber hallo? Also ich sag mal, das ist nicht die wahr gewordene Prophezeiung der Maya-Apokalypse. Ja, also, ne? Gut. Auf jeden Fall ruhig bleiben. Samsung arbeitet an dem Problem, wird wohl auch bald ein Update bekommen. Übrigens gibt's auch schon, wer ganz eilig hier das stopfen will, dieses Loch in Anführungszeichen, der kann sofort ein Fix herunterladen von einem Drittanbieter, also von einem App-Programmierer. Der hat schon eine App programmiert, wo das Loch eben da wieder verschließt und habt ihr Ruhe. Braucht also gar nicht unbedingt jetzt mit Schweißperlen auf der Stirn auf das Update von Samsung zu warten, sondern einfach hier mal diese App installieren, wenn ihr unsicher seid. So, dann ein dritter hat eine Kamera gebracht, Polaroid. Nach Samsung und Nikon bringt eben jetzt auch Polaroid eine Android-Kamera heraus. Angekündigt war die ja schon eine ganze Zeit lang von Polaroid, aber offenbar wegen finanziellen Problemen wurde das nicht in Angriff genommen. Jetzt, nachdem die anderen hier schon relativ viel gute Presse erhielten, macht es Polaroid auch. Es ist eine 18,1 Megapixel Kamera mit einem 3,5 Zoll Touchscreen Display und Wi-Fi Zugang. Micro SD Kartenslot ist natürlich dran und läuft unter Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Auch das ist okay. Noch für eine Kamera. Weil da kommt es wirklich nicht drauf an, dass die neueste Android-Software drauf läuft, sondern nur, dass die Kamera-Software, die da drauf läuft, auch die Kamera voll ausnutzt, ja, von der Qualität her. Über Preise gibt's leider noch nichts zu sehen. Die ersten Bilder sind aus Russland gestreut worden, sage ich mal. Unbeabsichtigt, glaube ich. Und ich kann nur hoffen, dass sie preislich etwas bodenständiger sind als die Nikon und die die Samsung Galaxy Kamera, denn ich habe es ja schon jetzt des Öfteren gesagt. Also hier zum Beispiel diese 18 Megapixel Kamera. So, dann gucke ich mal kurz. Ganz einfach kann ich sagen, was die kosten darf. Ja. Gucken wir mal, ich gehe mal an, 18 Megapixel Kamera, Kompakt Kamera, die schnelle. Ja, also 199 Euro darf die kosten. Ja. 199 Euro, maximal 249 Euro. Dann wäre das okay. Alles, was drüber ist, sorry. Wenn ich die Kamera hole, dann kaufe ich die Kamera und nicht irgendwie ein Android-Handy oder sonst irgendwas oder ein Tablet oder irgendwas. Ja, da ist Android nur das System. Wenn man dann tolle Sachen damit machen kann, wie zum Beispiel eben die Bilder über Wi-Fi direkt hochladen lassen, wenn man heimkommt und so weiter, das ist schön. Aber das darf nichts kosten. Ganz einfach, das darf nichts kosten. Es ist hier eine Kamera, kein Android-Gerät in erster Linie. Deswegen 249 Euro. Gucken wir mal, ob das so hinkommt. Vielleicht ist ja Polaroid da sogar kundenfreundlich und bietet sogar noch günstiger an, das wisst ihr. Google Playbooks bietet jetzt eine Vorlesefunktion für Bücher, und zwar für die meisten Bücher. Bisher war es genau umgekehrt. Die meisten Bücher konnten nicht vorgelesen werden, wegen irgendwelchen Restriktionen, die die Verleger da geben. Auch bei dem Kindle ist es so. Die wunderbare Funktion des Vorlesens von den Büchern ist leider nicht bei den meisten gar nicht machbar. Und hier wird es jetzt umgedreht, dass eben die meisten vorzulesen ist, und dass die meisten vorzulesen sind, und das ist schon mal gar nicht schlecht. Das ist eigentlich eine gute Sache. Es kann zwar Audiobücher jetzt nicht direkt ersetzen, ja, weil es immerhin ein Computer generierte Sprache ist, aber immerhin kann man sich das dann zum Beispiel, wenn man jetzt gerade liest, ja, und ja, jetzt muss man aber loslaufen. Man hat zum Beispiel da Straßenbahn oder im Zug anfangen zu lesen. Ja, jetzt muss man raus, will laufen. Ja, das ist schlecht, wenn man da weiterlesen will. Und da kann man es einfach weiter hören, das Buch. Und ich finde das eine super Sache. Ja. Und ja. Ich find's gut. Da könnte man sich eben das ganze Buch eben, auch wenn man will, vorlesen lassen, dann kriegt man so ein Buch auch mal schneller fertig. Wenn man mit der Computerstimme da zurechtkommt. Ja, einfach updaten und dann habt ihr eben auch diese Funktion. Was allerdings nicht genau, muss ich eher sagen, wie das bei den deutschen Büchern ist. Die deutsche Sprachausgabe ist, glaube ich, eh nicht ganz so prickelnd. Ich habe das zum Glück alles auf Englisch stehen. Aber auf jeden Fall ist es mal ein Versuch wert, weil ist ja ein kostenloses Update. Da kann man das machen. Für diejenigen unter euch, die Google Music bereits installiert hatten, ja, über einen schönen Proxy-Server oder so, ja, die dürfen sich jetzt freuen, denn jetzt sind auch die US-Accounts freigeschaltet für diese Music-Match-Funktion, ja, um eben eure Musik, die ihr hochlädt, in die alten Accounts, die ihr hattet, werden jetzt geprüft, und wenn das in diesem Google Play Store erhältlich ist, dann wird diese Version genutzt in 320 Kilobit Sekunde. Das bedeutet, juhu, wenn ihr eure Plattensammlung hier gerippt habt von der CD und ihr habt das leider nur mit 128 Kilobit gemacht, weil, naja, ihr habt die CD schon ein paar Jahre und Speicherplatz war früher kritisch, ja. Und jetzt habt ihr keine Lust mehr, das Neue zu rippen. da dürft ihr euch freuen. Statt 128 habt ihr jetzt echte 320 Kilobits Sekunde MP3 Qualität. Denn das ist nämlich die Standardqualität, die im Google Play Store Music vorhanden ist. Und wenn ihr also eine Datei habt mit wenig Kilobit Sekunde, dann findet die Music Match Version eben die Version, die drin ist im Play Store und übernimmt die. Und dann habt ihr bessere Qualität als euer gesampeltes Teil. Ist das nichts? Ist doch toll, oder? Wahnsinn. Sehr cool. Es hat noch ganz andere Auswirkungen. Beispielsweise Hörspiele. Sample ich generell in 64 Kilobit Ogg, weil ich auf meinem Player Platz brauche, ganz klar. Versprache ist 64 Kilobit Ogg ja total ausreichend eigentlich. Ja. Aber nerven tut's trotzdem, weil ich möchte ja auch ein Archiv haben. Und da möchte ich es eigentlich nicht archivieren mit 64 Kilobit Sekunde, ja, sondern eher mit der maximalen, wie ich es eigentlich immer mache. Ja. Und hier hat man dann wenigstens 320 Kilobit MP3. Ist natürlich nicht so gut wie das 500 Kilobit Ogg, das möglich ist. Aber immerhin. Ja. Und da ohne dass man dafür noch weiter was tun muss. Das heißt, auf dem Player kann ich dann die Ogg-Version nehmen, ist in meinem Archiv drin, aber statt eben dann die 64 Kilobit-Version hochzuladen und das in der Qualität zu haben, habe ich dann eben die 320 Kilobit-Qualität als Archivversion. Cool, oder? Also gar nicht schlecht. So, und noch weiter. Es geht langsam los, ja. Euphorie ist zwar ein bisschen gedämpft, warum sage ich gleich, aber Bitcasa bietet jetzt unbegrenzt Cloud Space an für $10. Ich bin sogar noch im Testprogramm, das heißt, ich habe unbegrenzt Cloud Space für lau. Bitcasa ist jetzt als Android-App erhältlich, das heißt, man hat auf seinen kompletten Bitcasa-Account Zugriff auf alle Dateien. Und das heißt, eure Dateien habt ihr immer dabei. Es ist ein schöner, richtig schöner Musikplayer integriert. Das heißt, auch hier könntet ihr eure ganze Musik über Bitcasa verwalten. Und das, wie gesagt, für $10 im Monat unbegrenzt. Hatte ich eben gesagt, im Monat, ja genau, im Monat, richtig. Unbegrenzt Cloud Space, unbegrenzt Cloud Space, unbegrenzt Cloud Space. Genau das ist es, was ich gesagt habe. Und wer Windows hat, der kennt vielleicht Bitcasa schon. Das geht so einfach, ja. Ihr macht ein Verzeichnis und da ist, könnt ihr schon was reinlegen, ist egal. So, dann geht ihr Rechtsklick, wenn ihr das Bitcasa installiert, Rechtsklick auf den Ordner und sagt, macht den Ordner unendlich. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr unendlich viel Daten in diesen Ordner schieben und es wird alles bei Bitcasa gespeichert und euer Festplattenplatz verändert sich dann die Anzeige in die maximal darzustellende Zahl, weil ihr unbegrenzt Speicherplatz habt dann. Faszinierend. Genauso einfach ist es auch tatsächlich. Leider bietet die Android-App keinen Schreibzugriff. Das heißt, ihr könnt zwar die Daten benutzen, die ihr mit der Funktion beispielsweise hochgeladen habt, aber ihr habt keine Möglichkeit, vom Handy direkt aus was draufzuladen, außer die Kamera für Bilder und Videos. Ja, da könnt ihr das nämlich so einstellen, das könnt ihr verbinden und dann werden automatisch die Bilder, die ihr macht, und die Videos, die ihr macht, automatisch auf Bitcasa hochgeladen und dort gespeichert, als Backup sozusagen. Und so wie es also auch bei Google Plus quasi geht, nur dass das dann eben nicht von eurem Cloud Space abgeht, auch wenn ihr das in einer unbegrenzten Menge speichert. Auch Dropbox bietet ja sowas an. Und nur da ist halt eben das Problem, dass man viel Geld für wenig Speicher zahlen muss. Und das ist der Anfang. Unlimited Space, das ist der Anfang vom richtigen Cloud, vom richtigen Speichern in der Cloud. So, wenn ihr noch schnell ein paar Weihnachtskarten verschicken wollt, ja, dann nix wie hin. Ich habe hier was verlinkt. Schöne Android-Kussnachtskarten, ja, mit schönen Android-Motiven drauf, ja. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht jedem schicken wollt, aber ich würde es machen, ja. richtig toll gemachte Karten. Und könnt ihr noch schnell allen euren Bekannten eine Karte schicken, wenn ihr das heute noch hört oder morgen oder übermorgen. Ist ja heute tatsächlich 24. Dezember, ja. Gleich hier, wenn der Uncast rum ist, werde ich dann hier einen Baum schmücken und so weiter, ja. Und, oh, ich hab mein USB-Weihnachtsbäumchen noch gar nicht aufgestellt. Das kann ja wohl gar nicht wahr sein. Muss ich sofort hier machen, noch live hier, während ich das aufnehme. Das darf ja nicht fehlen, ne. Wo ist denn hier die Weihnachtsstimmung? Das gibt's ja gar nicht, ja. So, USB-Kabel einstöpseln. So, jawohl, hier ist es. Muss sein, Leute, muss sein. Ja, eins habe ich noch, bevor ich dann zu der Community-Geschichten komme. Da geht's nämlich um Augmented Reality. Ja. Ich sag nur, es ist innen größer als draußen. Es ist innen größer als außen, Leute. Ja. Wahnsinn. Was das so bedeutet hat, ich habe das auch verlinkt. Das ist ein schönes Video und wie immer ist das Quatschen über Video vollkommen sinnlos. Aber ich sag mal nur, wer hier Fan ist von einer gewissen Serie. Ich glaube, das ist Dr. Der sollte sich das Video mal unbedingt angucken und das sieht man, was Schönes möglich ist, ja. Die Filmwelt kommt doch noch irgendwann in die Realität an mit der Augmented Reality. Und ja, schön. Es ist innen größer als außen. Ja. Tatsache. So, damit komme ich zu der Community und da gab es erstmal etwas über die Software-Tastaturen. Und zwar schreibt der Thilo im zweiten Abschnitt, bezüglich der Tastaturen hatte ich ja schon einmal angemerkt, dass die Flow-Version sehr viel mehr Performance als die normale Version frisst. Ich schreibe ziemlich schnell und da merkt man große Lags. Begeistert hat mich die native Tastatur auf dem Nexus 4. So muss Swipe funktionieren. Die Tastatur macht wirklich Spaß und da laggt gar nichts. Hauptsächlich wegen der Tastatur hat sich meine Freundin nun für das Nexus 4 statt Desire X entschieden. Also auf jeden Fall, auch wenn ich die Tastatur auf dem Nexus 4 noch nicht ausprobiert habe, ich kann mir das schon vorstellen. Ich habe einige Videos schon gesehen und ich möchte da nicht widersprechen. Die Tastatur vom Nexus 4 ist zumindest von dem, was ich sehe, super genial. Auch der Markus hat ja schon einiges drüber gesprochen. Ich finde es toll. Da hat Google genau den richtigen Riecher gehabt und hat das auch gut umgesetzt. Für die Leute, die eben kein Android 4.2 kriegen, ja, für die ist das Swipe eben, beziehungsweise das Swift Key Flow eben das Ultimative. Das mit der Performance, du, das kann ich so nicht bestätigen. Schau mal, ob nicht irgendeine andere App da noch mit reinspringt oder ob du nicht noch andere alternative Tastaturen installiert hast und aktiviert hast. Weil ich habe ja noch das alte, betagte Nexus S. Und ich tippe und schreibe und flowe, wenn man das so will, ja, extrem schnell. Also da geht's rund bei mir. Ja, ich schreibe auch manchmal richtig lange Romane über G-Talk. Ja? Und da muss es fluppen. Ja. Und also von Lex kann ich nichts berichten. Auf dem Nexus S. Ja. Ich weiß nicht, wie sich das mit anderen verhält. Beim HTC kann ich mir vorstellen, ist vielleicht im Hintergrund noch was. Ja. Ich glaube, da kann man auch die Originaltastatur nicht deaktivieren. Wenn ich das weiß, wenn ich das richtig weiß, aber also beim Nexus S habe ich überhaupt keine Probleme mit diesem Flow. Auf dem Tab kann ich es leider nicht ausprobieren, weil das funktioniert da ja nicht. Oder ist da nicht sinnvoll auf dem Tablet. Aber das geht ruckzuck bei mir. Gut, würde mich mal interessieren, ob da vielleicht noch andere Leute Probleme haben mit dem Swift Key Flow. Habt ihr Lags? Oder läuft es bei euch flüssig? Ja, das würde mich mal sehr, sehr interessieren, weil mich hat's ehrlich gesagt verwundert. Ich hatte nämlich genau das befürchtet, Tito, was du hier jetzt festgestellt hast, dass das bei mir also hier ganz große Verzögerung gibt, weil ich habe schon einige Tastaturen probiert und viele haben das Problem auf dem Nexus S, dass die gähnend langsam sind. Aber hier die Tastatur. Die ist bei mir so schnell, die SwiftKey Flow, wie die Original 4.1.2 Tastatur auf dem nicht, also nicht die wie die neue mit dieser Flow-Funktion. Aber ja, das würde mich mal interessieren. Habt ihr auch Probleme mit SwiftKey Flow? Gibt es da Sachen? Übrigens, wenn ihr tatsächlich Probleme habt, sagt es nicht nur mir, sondern schreibt es den Entwicklern. Deswegen ist die ja auch noch im Beta-Test. Vielleicht können die da noch was optimieren, da bin ich mir ganz sicher, dass da vielleicht dann auch noch was geht. Und vielleicht sind das auch spezifische Probleme mit bestimmten Handys, die da auftauchen können. Danke, Tilo, für auf jeden Fall diese Info. Die könnte auch für die Entwickler wertvoll sein. Bitte melde es auch den Entwicklern, dass du auf dem einen oder anderen Gerät Probleme hast. Die sind da sehr, sehr dankbar dafür und die könnten dafür sorgen, dass es eben besser wird. Der Fernand hat etwas Beunruhigendes geschrieben und zwar mit Link, dass Apple Foursquare-Daten haben möchte. Was kann das bedeuten? Er schreibt weiterhin, wenn das passiert, werde ich Foursquare den Rücken zudrehen. Ich muss mich da anschließen. Aber jetzt erstmal, was bedeutet, ich kann mir schon vorstellen, dass Apple scharf ist auf die Foursquare-Daten. Das ist, Foursquare-Daten sind immerhin, ja, sagen wir, haben schon einen gewissen Marktwert sozusagen. Jetzt ist natürlich sehr, sehr traurig erstmal, weil Foursquare ein ziemlich guter Service ist, den ich auch gerne nutze. Auf der anderen Seite kommt es für mich natürlich nicht in Frage, dass Apple meine Daten abzieht, vor allem nicht meine Standortdaten. So geht's nicht. Deswegen ist das natürlich äußerst beunruhigend. Was tun jetzt? Ja, also bisher wurde da jetzt noch kein Schritt gemacht, der jetzt tatsächlich schon unmittelbar die Daten in Gefahr bringt. Aber es ist auch so, wenn jetzt Apple und Foursquare beschließen, Daten auszutauschen, oder vielleicht übernimmt ja Apple Foursquare, das wäre eigentlich noch die logischere Konsequenz, dann hat man keine Zeit mehr für seine Daten in Sicherheit zu bringen. Denn in dem Moment, wo eben dieses Joint Venture geschlossen ist, hat Apple dann Zugriff auf die Daten. Das geht ruckzuck. Das war auch schon bei FriendFeed und Facebook so. Das war bei Gowalla und Facebook so. Und deswegen hat Apple da halt sofortigen Zugriff. Und jetzt ist die Sache, was soll man jetzt eben tun? Ganz, ganz schwierige Geschichte, würde ich mal sagen. Aber auf jeden Fall geht es natürlich nicht, dass man hier einfach jetzt einer anderen Firma die Daten zur Verfügung stellt, die man eigentlich nicht wollte. Ja. Also aufpassen, ja, die Presse ganz klar verfolgen und dann sofort reagieren, falls sich diese Gerüchte weiterhin zuspitzen. Das Einzige, was mir eigentlich jetzt dazu einfällt, was man eigentlich machen kann. Schon traurig. Ja. Ich möchte hier aber auch noch ein bisschen warten, weil ich finde Foursquare eigentlich sehr gut. Ich mache viel mit Foursquare und ich möchte dann nicht jetzt überstürzt mein Konto löschen. Das wäre sehr, sehr schade. Ja, weil als Alternative, was bleibt als Alternative? Also das Google Latitude Check-in ist so gut wie tot, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe auch hier bei mir nur noch wenige Leute eingetragen, die das nutzen. Offenbar sind da viele weggegangen. Google Plus ist da nicht ganz unschuldig. Google Plus Check-in hat da einiges gefressen davon, aber Google Plus Check-in ist halt so nicht zu vergleichen. Google Plus Check-in führt zu nirgendwo. Das ist einfach nur, um eben bei Check-in dann, bei Google Plus sein Check-in eben gewisse Circles zu verraten, aber da gibt's eben kein so schönes System mit Auszeichnungen und Badges und Mayors und alles mögliche. Und ich bin ehrlich, ja, auch wenn das einige vielleicht lächerlich finden, das ist das, was mich dazu verleitet, reizt, immer wieder bei Foursquare einzuchecken, um eben die Punkte abzuziehen, in der Rangliste nach vorne zu kommen und eben hier auch die Auszeichnung bekommen und die Mayor-Chips zu bekommen. Ja, die Badges, das möchte ich haben. Wenn ich einchecke bei Google Plus, dann ja, dann weiß eben der Circle, wo ich bin, aber mehr bringt es nicht. Ich krieg nichts dafür. Ja, und das ist schade. Das ist, brauch einen Anreiz. Ich gebe es zu. Ich brauche einen Anreiz. Dann gibt's noch einer, und zwar über den abgesicherten Modus. Ja, da hat der Matt Spike was dazu angemerkt. Der Avatar von Matt Spike ist einfach göttlich. Ich liebe Spike. Yeah! Nun haben wir meinen Tom und Jerry Socken heute an. Nee, leider nicht. Schade. Er schreibt, hallo, hänge mit den Hören von Uncast immer hinterher und hab heute den Tipp abgesicherter Modus bei meinem N7 ausprobiert. Hat zwar keine Probleme, aber man ist ja neugierig. Bei der Android 4.2.1 Version ist der abgesicherte Modus noch vorhanden und hat soweit auch geklappt. Ärgerlich ist nur, dass nach einem Neustart meine Widgets auf dem Homescreen weg waren. Da ich die Widgets speziell konfiguriert hatte, war es eine ziemliche Fummelei, bis ich wieder alles wie vor hatte. Leider kann man die Einstellung bei Beautiful Widgets nicht sichern und einfach wiederherstellen. Trotzdem gut zu wissen, dass es sowas gibt. Hoffe, dass Google diese Option drin lässt. Gut, Spike. Auch der Peter hat dann danach geschrieben im Kommentar, ja, das Problem hatte ich auch mit dem Wetter-Widget. Ja, Leute, tatsächlich ist es so. Mir ist es gar nicht so aufgefallen, weil ich eigentlich nur zwei Widgets habe und die habe ich wohl dann irgendwie wieder hochgezogen und fertig. Ja. In der Tat ist es so, also dass der abgesicherte Modus die Widgets vom Screen entfernt. Alles andere wird aber unverändert gelassen. Ihr braucht keine Angst zu haben um eure Daten und so weiter. Nur die Widgets, die müsst ihr natürlich dann neu draufziehen und eventuell konfigurieren. Das ist tatsächlich so. Aber ansonsten klappt das alles. Der abgesicherte Modus hat tatsächlich seinen Sinn, genau für solche Probleme zu finden. Denn ist das was ehrlich... 95% geschätzt von allen Problemen, die ihr auf einem Android-Gerät habt, kommt von einer App, die ihr installiert habt. Von einer App, die im Hintergrund irgendwas rumwurschtelt. Ja. Und deswegen lohnt sich da durchaus, als wenn man Probleme hat mit seinem Gerät, im abgesicherten Modus mal zu starten, um zu schauen, ob dann diese Probleme weg sind. Ja. Und dann weiß man mal zumindest, dass es kein Problem ist vom System, sondern es muss an irgendeiner App liegen und dann kann man sich zumindest mal auf die Suche nach der App machen, die da schuldig ist, ja, und diese gegebenenfalls durch eine Alternative zu ersetzen, denn ich find's nicht gut, was manche Entwickler machen. Die müssen da aufpassen, die müssen Qualitätsstandards schon einhalten. Und nicht irgendwie jetzt außerhalb der Richtlinien rumfummeln im Gerät, weil das bringt immer wieder Schwierigkeiten, ja. Liebe Entwickler, haltet euch an die Guidelines, dann seid ihr auch sicher, dass eure Programme nicht irgendwann mal in Ungnade fallen, weil sie nämlich den Leuten ihre Systeme verhunzt werden damit. Guidelines, ja. Das ist wichtig. So. Jetzt haben wir ja schon ewig rumgemacht. Jetzt komme ich heute zur App der Woche. Ich wollte es gar nicht glauben, dass das noch nicht die App der Woche war. Ich habe diese nämlich schon geraume Zeit auf meinem Android. Und zwar eine Taschenrechner-Funktion, eine Taschenrechner-App. Wie ich finde, die genialste, die es gibt. RealCork Plus nennt sich die. RealCork ist der ultimative wissenschaftliche Taschenrechner. Ich nutze es für alles, selbst für die normalen Grundrechenarten. Beim Geocachen ist es immer wieder ganz, ganz nützlich. Weil es einfach übersichtlich ist. Es sieht aus wie ein normaler Taschenrechner. Grafisch, das werdet ihr wahrscheinlich mit dem Kopfchen, Grafik beim Rechner. Ja, grafisch sieht das Teil genial aus. Man hat wirklich das Gefühl, bei einem hochauflösenden Display, ihr habt einen Taschenrechner in der Hand. Und das bringt die Usability, wenn ihr schon an Taschenrechnern rumgetüftelt habt, ja, wird's euch begeistern, weil da geht's ruckzuck dann, da fühlt man sich zu Hause. Ja. Wissenschaftliche Funktionen in Massen vorhanden, ja, ein richtig ausgereifter wissenschaftlicher Taschenrechner. Zusätzlich gibt's noch die Konvertierungsfunktion zum Beispiel von Hex, Binär, Oktal, ja, in Dezimal und so weiter. Sehr schön. Ihr habt Grad und Rad- und Grad-Displays, gehört sich eigentlich so für einen wissenschaftlichen Taschenrechner. Viele andere Funktionen, ihr könnt ganz normal den Rechner nutzen oder auch RPN-Operationen durchführen. Ihr könnt eben konvertieren, habe ich schon gesagt, ja, von Dezimal in Hex, Binär, Oktal und so weiter. Ihr habt ein Result History in der Vollversion. Das bedeutet, ihr könnt die letzten Ergebnisse sehen. Das, vor allem beim Geocachen ist es immer wieder wichtig, dass man sieht, oh, was war das nochmal von vorher? Zack, ne, gucken. 10 Speicherstellen hat das Ganze. Und also unmöglich viele Funktionen. Auch weitere Konvertierungsfunktionen sind verborgen in dem Konvertierungsmenü. Da könnt ihr zum Beispiel umrechnen von also Distanz, Fläche, Volumen, Geschwindigkeit, Masse, Zeit und so weiter und so weiter und so weiter. Und da könnt ihr dann für den verschiedenen Typen umrechnen. Beispielsweise, ja, um jetzt mal bei der Distanz zu bleiben, ja, da könnt ihr dann zum Beispiel von Meilen in Meter, ja, von Mikron in Millimeter und so weiter und so weiter. Also hin und her von verschiedenen imperialen und metrischen oder auch verschiedenen Einheiten. Es ist richtig viel mit drin und auch das ist beim Geocachen natürlich sehr, sehr, sehr wichtig oft. Ja. Aber Geocachen oder nicht, der beste Taschenrechner, den es für Android gibt, meiner Meinung nach RealCalc Plus. Es gibt auch eine leicht abgespeckte Version. Da gibt es zum Beispiel mit der History von den Ergebnissen Einschränkungen und auch die Konvertierungsfunktionen sind so nicht vorhanden. Aber ihr könnt da zumindest mal reinschnuppern schon. RealCalc kostenlos und RealCalc Plus, was ich auch verlinkt habe, ja, das ist da dann hier zu bekommen für sage und schreibe 2,29 €. Und wer so einen wissenschaftlichen Taschenrechner nutzt, für den ist das geradezu lachhaft. Optimiert ist die App allemal. Bei all dem, was die kann, bei all der schönen Grafik und 295 Kilobyte Download. Das ist fantastisch. So soll eine App programmiert sein. Ja. Wahnsinn. Cool. Also, App der Woche, RealCalc Plus. Damit sind wir am Ende von dem Uncast 128. Und wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen, Vorschläge, eigene Themen habt, könnt ihr Uncast erreichen unter der Uncast Community bei Google Plus. Einfach oben in der Suche Uncast eingeben und dann die Community auswählen. Ihr findet den Uncast auch per Mail oder da könnt ihr mir auch die Sachen schicken. rio@thenetcast.com. Alle Links, Informationen, die ich oft zitiere hier, die findet ihr unter uncast.thenetcast.com. Und damit wünsche ich euch wirklich eine frohe Kussnachten. Ja, und normalerweise sage ich immer, halte die kleinen grünen Antennen steif. Diesmal sage ich, halte die kleinen grünen Geweihen steif, denn es ist Weihnachten. Huhu, oh ho ho. auch wenn es bei mir küssen. Also dann bis nächstes Mal. 31.12. wird der nächste Uncast gesendet. Falls ihr vorher nicht mehr dazu kommt zu hören, wünsche ich euch auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich bin überzeugt, davon 2013 wird ein absolut geiles Endspurtjahr. Und bis dorthin, bis zum 31.12. sage ich jetzt tschüss und hab viel Spaß. World.